Radio Saarbrücken. Aktuell aus Deutschland und der Welt. Um 10 vor halb. Mit Daniel Driller, guten Morgen. Eine Woche nach dem Unabhängigkeitsbeschluss des katalanischen Parlaments droht dem entmachteten und nach Belgien ausgereisten Regionalpräsidenten Puigdemont das Ende seiner Freiheit und der Weg ins Gefängnis. Das Staatsgericht in Madrid hat einen europäischen Haftbefehl erlassen. Neben Puigdemont sind auch 4 Ex-Minister betroffen, die sich ebenfalls nach Brüssel abgesetzt hatten. Schon heute könnte die belgische Polizei Puigdemont festnehmen. CDU, CSU, FDP und Grüne wollen nach rund 2 Wochen eine Zwischenbilanz ihrer Sondierungen für eine sogenannte Jamaika-Koalition ziehen. Dazu kommt heute die große Runde von mehr als 50 Verhandlern in Berlin zusammen. Die 4 Parteien haben inzwischen alle 12 Themenblöcke, auf die sie sich zuvor verständigt hatten, einmal besprochen. Nicht in allen Bereichen konnten sie sich auf Arbeitspapiere verständigen. Außerdem sind etliche Fragen vorerst nur allgemein für weitere Beratungen aufgelistet worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat die tödliche Attacke eines 29-Jährigen auf Radfahrer und Fußgänger in New York für sich beansprucht und den Attentäter als so wörtlich Soldaten des Kalifats gefeiert. Das berichtet die auf Überwachung von Islamistenseiten spezialisierte Site Intelligence Group. Der aus Usbekistan stammende Mann war an Halloween mit einem Kleinlaster in Manhattan in Radfahrer und Fußgänger gerast und hatte dabei 8 Menschen getötet und 11 weitere verletzt. Bei seiner Vernehmung hatte er nach Polizeiangaben zugegeben, dass er sich von IS-Videos habe inspirieren lassen. Zum Fußball. Der 1. FC Köln hat beim Europacup-Comeback nach 25 Jahren im 4. Spiel seinen ersten Sieg gefeiert. Köln gewann gegen den weißrussischen Meister Borisov mit 5:2, liegt aber in der Europa League-Gruppe H weiter auf dem letzten Platz. Hoffenheim hat in der Europa League einen wichtigen Sieg knapp verpasst. Hoffenheim kam bei Istanbul Başakşehir nach einem späten Gegentreffer nicht über ein 1:1 hinaus und liegt mit 4 Punkten weiter auf dem 3. Platz in der Gruppe C. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. Der einzige Verkehrsservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Guten Morgen um 6.22 Uhr. Aktuell habe ich noch keine Meldung für euch. Gute Fahrt. Der einzige Wetterservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Ja, es geht heute relativ kühl weiter. Die Temperaturen liegen aktuell bei 9 Grad. Damit starten wir in etwa gleich in den Tag wie gestern. Heute mit Höchstwerten von 12 Grad. Auch heute tut sich die Sonne sehr schwer. Das Gute ist, passend zum Wochenende sieht es wieder gut aus, denn morgen steigen die Werte auf bis zu 16 Grad und bis in den Nachmittag gibt es auch wieder Sonnenschein. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Mit Nina Kass. Die besten Hits der Stadt. Für mich gibt alles Festgelegte sich so leicht verschiebt. Ansehen, zuhören, völlig leicht gemacht. Nehmen, geben, total unbedacht. Bin so froh, mein Kopf in Schuss. All die schönen kleinen Dinge werden groß. Augen, Hände, feuchter Hauch und Dampf. Ohne Anfang, ohne Ende. Wo fällt der Himmel an, bin wie berauscht von dir. Oh, hab mich lieb. alles vergessen. Nur eins, was ich weiß, der Himmel ist jetzt hier. Bin wie berauscht von dir. Hier ist wieder ein Superhit aus den 90ern auf Radio Saarbrücken. Saarbrücken. Veranstaltungstipps. Wir schauen mal, was in Saarbrücken abgeht. Und da geht's gleich los mit harter Musik. Nämlich mit der Band Our Last Night. Die Band macht Post-Hardcore-Musik ohne Label, dafür aber mit massiver Fangemeinde. Our Last Night produzieren alles selbst, von ihrer Musik bis hin zu ihrem Video. Mit von der Partie sind außerdem Bless the Fall und The Color Moral. Kommt da einfach mal vorbei heute Abend und macht's nur 30 in die Garage. Ein bisschen softere Musik gibt's am Samstag. Nämlich von dem Schweizer Singer-Songwriter Faber. Der kommt auf seiner großen Solo-Debüt-Tour nach Saarbrücken. Zwar ist er ein Singer-Songwriter, sagt aber, dass seine Musik eigentlich viel brachialer ist. Akustik-Punk für Mädchen, wie er es selbst nennt. Am Samstag ist er dann in der Garage. Beginn ist um 19.30 Uhr. Und am Sonntag gibt's dann auch was für Kinder. Da kann man sich das Stück Frühstück mit dem Wolf ansehen. Es geht um die drei kleinen Schweine Borste, Fässchen und Schmalz. Die bauen unglaublich gerne Häuser, aber blöd, wenn die Leidenschaft des bösen Wolfes ist, die Häuser wegzupusten. Er versteht nämlich keinen Spaß. Das Stück könnt ihr am Sonntag um 15 Uhr sehen im Theater Überzwerg. Sehe Derwische versinken, fette Sterne blinken, werde Staubkorn klein. Seh den ruhig allein, sehe Wallfontänen fliegen, Tonnen Kirschblätter liegen, liegt der Fuji im Schnee, tut der Atem weh. Willkommen außerhalb der Zeit, fühlt sich so an wie das weite All, pustet Milliarden Gedanken frei in meiner Welt. Außerhalb der Zeit, außerhalb der Zeit, außerhalb Zeit. Aus allen Konsequenzen fallen und nie mehr wiederkommen. Weit raus in die Wildnis, wo mich keiner sucht oder finden kann. Regen prasselt an die Fenster, am Rum im Dezember, Herrndorf in der Hand. In Gedanken durch sein Land, absoluter Frieden, maximal ist nichts, minimal ist ich, nur lese Licht, außerhalb der Zeit, außerhalb der Zeit, außerhalb der Zeit, aus allen Konsequenzen fallen. Unter Bettdecken verschwinden, an sich kleben, wie Federn schweben, sich verschwören, sich vereinen, nichts machen, so bleiben, nichts wollen, nichts sein, Monster Pizza teilen. Willkommen außerhalb der Zeit, fühlt sich so arm wie das weite All, pustet Milliarden Gedanken frei in unserer Welt. Außerhalb der Zeit, außerhalb der Zeit, außerhalb der Zeit, aus allen Konsequenzen fallen und nie mehr wiederkommen. Weit raus in die Wildnis, wo uns keiner sucht und finden kann, nur niemand Land. Der neue Crafter, die neue Größe. Praktisch, wirtschaftlich, innovativ wie nie. Bestellen Sie jetzt den neuen Crafter und profitieren Sie von der neuen Umweltprämie für Nutzfahrzeuge oder der attraktiven Inzahlungnahmeprämie nur bis 31.12.2017.

kann in 3 Sekunden die Welt erobern, den Himmel stürmen und in mir wohnen. In 2 Sekunden Frieden stiften, Liebe machen und Feind vergiften. In 1 Sekunde Schlösser bauen, 2 Tage einziehen und alles kaputt hauen. Alles Geld der Welt verbrennen und heute Zukunft kennen. Und das ist alles. Tickles just a tease. Walking through the door and rolling on the floor. I never seen passion like this before. That's when she turned to look at me. That's when she said the craziest thing. True love is the greatest. Don't wanna make a scene, whatever do you mean? I was kinda looking for an in-between. Don't wanna meet your folks, yeah, that was just a joke. Now I guess I'm sliding down that slope. If you love me, hug me. So you're always thinking of me. Don't have another tear to shed. Find another man. You can make a heel ahead. Wah, wah, they've been running over town. Wah, wah, screaming, look at what I found. True love is the greatest. True love is the greatest. True love is the greatest. And you're the fakest thing I've ever seen. Just can't wait to take her on a date. I feel so lucky, could it be fate? From the window to the wall, sweating for a call. Trying to relax, but I can't at all. Let's do it in Vegas. Your daddy will hate us. try to calm down, but now I'm not around. So she goes out with other guys in town. It's not a way to cope, she thought I must have known. Funny how I never noticed though. If I'm so needy, then leave me. Cause loving you ain't easy. Don't have another tear to shed. Find another man, you can fall in love again. True love is a pain. Aktuell aus der Landeshauptstadt und dem Saarland um 10 vor 7. Mit Tom Becker, hallo. Grundlos ohnmächtig geschlagen. Die Polizei hat nun einen Fahndungsaufruf gestartet nach einem 30- bis 35-jährigen Mann, der am Samstagabend in St. Wendel einer 15-Jährigen grundlos eins mit einer Glasflasche übergezogen hat. Die Jugendliche wartete gerade auf jemanden, als der sichtlich betrunkene Unbekannte ihr entgegenkam. Sie ging ihm zwar noch aus dem Weg, doch als sie ihm den Rücken zuwandte, zog der Mann der Ahnungslosen einfach so eins über, und zwar so heftig, dass die Flasche zerschlagen und das Mädchen ohnmächtig wurde. Wer was mitbekommen hat, Hinweise bitte an die Polizei. 24.000 suchen Schutz im Saarland. Das Statistische Bundesamt gab an, dass Ende 2016 rund 24.000 schutzsuchende Menschen im Saarland Asyl gefunden haben. Fast zwei Drittel davon stammen aus Syrien. Im Zeitraum von 2014 bis 2016 lebten bei uns gut 114.000 Ausländer. Bundesweit beläuft sich die Zahl auf knapp 1,6 Millionen. Im Misshandlungsfall Staatsanwaltschaft will Revision. Im Fall, bei dem eine Frau ihren Stiefsohn über Jahre hinweg gequält hat, während der leibliche Vater des Jungen nur tatenlos daneben stand, will die Staatsanwaltschaft nun in Revision gehen. Die Strafe gegen den Vater von einem Jahr auf Bewährung hält sie für zu mild. Der Junge war seit seinem vierten Lebensjahr aufs Übelste misshandelt worden und trägt heute noch Schäden von den Taten seiner Stiefmutter. Wohnhausbrand. In Homburg ereignet sich gestern gegen 12.15 Uhr ein Wohnhausbrand in der Simonstraße. Das Feuer ist vermutlich durch einen technischen Effekt in der Stromleitung entstanden. Durch eine Bewohnerin konnte das Feuer noch frühzeitig eingedämmt werden, jedoch wurde diese dabei leicht verletzt. Hoher Sachschaden ließ sich trotzdem nicht vermeiden, was dazu führte, dass die Wohnung im ersten Obergeschoss nicht mehr bewohnbar ist. Die nächsten News aus Saarbrücken und der Region bei uns wieder in einer Stunde. Der einzige Verkehrsservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Guten Morgen um 6.54 Uhr. Wir haben eine Meldung von der A620 Saarlouis Richtung Saarbrücken bei St. Arnual. Da steht ein defektes Fahrzeug im Bereich der Zufahrt zum Verkehrsverteilerkreis. Der einzige Wetterservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Wir starten in den Tag aktuell mit 9 Grad. Heute wird es leider auch nicht so viel mit Sonnenschein. Der Himmel zeigt sich von seiner bewölkten Seite heute bei maximal 12 Grad. Die Nacht, die wird nochmal relativ frostig. 6 Grad gibt's da, aber morgen gibt's dann quasi schon wieder den Ausgleich dafür. 16 Grad bietet uns der Samstag, maximal dazu noch Sonnenschein. Also wirklich schönes herbstliches Wochenendwetter. Am Sonntag wird's dann leider schon wieder ein bisschen kühler mit 11 Grad. Und Regen, am Montag dann schon wieder trocken. Das Wetter wurde präsentiert von der Vereinigten Volksbank EG. Meine VVB. Von der oberen bis zur unteren Saar. Auch in der Nähe. Ja, ihr merkt, das Wetter ist in den kommenden Tagen so ein klein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Aber hey, wir freuen uns jetzt erstmal auf morgen, denn da sieht das Wetter doch relativ annehmbar aus. Weiter geht's zum Programm. Gleich habe ich für euch OMD Pandora's Box und jetzt Silbermond leichtes Gepäck um 5:07 Uhr. Mein Name ist Nina Kast. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Die besten Hits der Stadt. Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Kleiner.

viel zu schnell, sind immer in Gedanken. Wir halten alles fest, doch der Moment kommt uns abhanden. Dabei nehmen wir so vieles nicht wahr. Wir sind nie wirklich da, sind nicht hier. Wollen alle was bedeuten, auf der Suche nach dem Sinn. Bleibt keine Zeit zu träumen. Und der letzte Blick auf das Meer ist schon viel zu lang her. Lass uns wie das Herz und die Hände einfach nur noch fühlen und mal nicht verstehen. Wir können doch am Ende nichts Schönes sein als Freudentränen. Lass uns lachen, weinen, tanzen. Lass uns lachen, weinen, tanzen. Lass uns lachen, weinen, tanzen. Wie alle anderen auch. Lauf mit mir dem Leben in die Arme. Wir lassen alles hier, jede Angst und jede Frage. Wir sind manchmal leicht und mal schwer und vielleicht auch nicht mehr. Lass uns wie das Herz und die Hände einfach nur noch fühlen und mal nicht verstehen. Was können wir am Ende denn Schönes sein als Freudentränen? Lass uns lachen. Wird nicht alles Kleine dann für uns das Große im Ganzen sein? Bleib von den Schlössern, die wir bauen, nicht am Ende nur ein Stein. Wird nicht alles Kleine dann für uns das Große im Ganzen sein? Lass uns lachen, Autohaus Boja, Ihr Volkswagen-Händler in Heusweiler. Wochenendlich bei Lidl. Freitag und Samstag mega Angebote. Heute gebrüllt von Lea aus Mainz. Frische Kagis, das Stick 40% billiger, nur 29 Cent. Lidl lohnt sich. ProWin symbiotische Reinigung. Einfach sauber und mit der ProWin Natural Wellness Kosmetik einfach schön. Wochenendlich bei Lidl. Freitag und Samstag mega Angebote. Heute gebrüllt von Lea aus Mainz. Mars Minis verschiedene Sorte 150 Gramm 60% billiger, nur 99 Cent. Lidl lohnt sich. Fernseher 1000 Euro, Popcorn 5 Euro. Zeit, sich nicht um die Steuererklärung kümmern zu müssen? Unbezahlbar. Das Team von Steuerberater Braun und Braun in Völklingen erstellt gerne Ihre Steuererklärung. Telefon 06898 50260 oder steuerberater-braun.de. Casanova Table Dance Bar Saloui taucht ein in die aufregende Welt des Casanova und verbringt einen unvergesslichen Abend bei uns. Kommt vorbei, fühlt euch wohl und habt einfach Spaß. Casanova Table Dance Bar Saloui. Weitere Infos unter casanovabar.de. Darf eine Kfz-Versicherung Sie günstig davonkommen lassen? Darf sie, wenn Sie Ihr neues Auto direkt bei Verti versichern. Jetzt auf verti.de. Verti. Darf man das jetzt? Ich freue mich schon auf unsere Firmenparty. Ja, ist mir klar. Du bist auch nicht derjenige, der alles aufräumen muss. Keine Sorge, wir kümmern uns drum. B&L Büro- und Gebäudereinigung. Nicht nur Sauberkeit wird bei uns großgeschrieben, sondern auch ein fairer Preis. Mehr Infos findet ihr unter bl-gebäudereinigung.de. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche Mühlenhof frische Schweineschnitzel aus der Oberschale. Die 600-Gramm-Packung nur 2,99 Euro. Und Kaki, die 1-Kilo-Schale nur 1,49 Euro. Und auch am Samstag gibt's Mühlenhof frische Schweineschnitzel nur 2,99 Euro. Und Kaki nur 1,49 Euro. Also am Framstag erstmal zu Penny. Wasser aus. Jetzt denk mal an die Umwelt. Ja, und was hast du heute für die Umwelt getan? Einen Ford gekauft. Gut für Sie, gut für die Umwelt. Trennen Sie sich jetzt von Ihrem alten Diesel-Pkw mit Euronorm 1 bis 4 und sichern Sie sich bis zu 8.000 Euro Umweltbonus beim Kauf eines neuen Ford. Nur bei teilnehmenden Ford-Partnern. Ford. Eine Idee weiter. Lasst uns unsere Kleinen toll anziehen und dabei weniger zahlen. Jetzt bei C&A 20% Rabatt auf die komplette Kids-Kollektion. Nur bis Montag online und in deiner C&A-Filiale. 20% auf die C&A-Kinderkollektion. C&A, feel good fashion. Ich will noch ein Eis. Die Sonnencreme brennt. Ich bin aber nicht müde. Wenigstens der Preis macht gute Laune. Die TUI Smile Deals für Familien. Kinderreisen für nur 149 Euro in ausgewählte Hotels. Nur jetzt im TUI Reisebüro oder auf TUI.com. Hören Sie das? Das ist ein Steinchen. Es ist winzig, aber so klein es ist, so gemein ist es. Es kennt nur ein Ziel, Ihre Windschutzscheibe. Und wenn es da landet, kann es für richtig Ärger sorgen. Richtig großen Ärger. Bei dem Ärger können Sie sparen. Mit unserem Glasreparaturservice. Für die meisten Kaskoversicherten sogar kostenlos. Der günstige Volkswagen Economy Service für Volkswagen ab 4 Jahren. Jetzt bei allen teilnehmenden Partnern. Volkswagen. Die Fahrt zur Arbeit. Du steckst im Stau. Schlimmer noch, du steckst in einem Job, der nicht wirklich zu dir passt. Schau dich um, eingepfercht mit allen anderen. Es ist Zeit, Gas zu geben. Und Monster wird alles tun, damit du den Job bekommst, den du wirklich verdienst. Monster.de, Jobstipps und mächtig Support. Autohaus Boja, Ihr Volkswagen-Händler in Heusweiler. Kaufland ist zum 6. Mal in Folge Händler des Jahres in der Kategorie Supermärkte. Daher gehen die Spar-Dich-Reich-Wochen jetzt auch weiter mit Barilla Teigwaren. Verschiedene Sorten, je 500 Gramm Packung für nur 77 Cent. Und Felix Katzennahrung. Verschiedene Sorten, 12x 100 Gramm Beutel für nur 2,79. Kaufland, gute Woche. Hier ist Radio Saarbrücken. Die besten Hits der Stadt. Der Radio Saarbrücken Radiostar 2017 wird präsentiert vom Saarbazar Saarbrücken. Samira, Little Story. Thank you. Und jetzt könnt ihr voten. Alle Infos auf radiosaarbrücken.de. Radio Saarbrücken, das Gesundheitswetter. Ja, wir wollen auch heute mal schauen, wie sich das Wetter auf euren Körper auswirkt. Und da muss man leider sagen, es ist nicht ungewöhnlich, dass wir bei dem Wetter schlechte Laune haben. Wetterfühlige neigen oft zu Kopfschmerzen, Migräne und schwankendem Blutdruck. Wir schlafen nicht ganz so gut und sind deswegen auch abgespannt im Alltag. Auch unser Konzentrationsvermögen lässt nach und die Arbeiten gehen nicht ganz so leicht von der Hand wie üblich. Auch rheumatische Gelenk- und Gliederschmerzen sind vor allen Dingen jetzt am Morgen noch ein Thema. Aber hey, das Wochenende ist nah. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? You had the answers. What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We are problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. Übersetz mal. Bei IKEA gibt's jetzt viele weihnachtliche Artikel wie Sinnling-Kerzen und Wintergeschenkpapier noch günstiger. Nur bis 12. November. Alle Infos auf ikea.de/Angebote. Das habe ich nicht gesagt. Aber so ähnlich.

unser Betrieb. Und das ist für dich. Nicht, was du kriegst, kannst dich fallen lassen. Ich halt dich, bis du dir und allen vergibst. Ich fühl, wie das wär, wenn du liebst. Ich finde dich, ich finde dich, wenn du mich suchst. Ich finde dich, ich finde dich, weil du was ganz Besonderes bist. Ich finde dich, damit du siehst, wie schön ich bin. Wenn du mich suchst, weil du was ganz Besonderes bist. Und das ist für dich. Nicht, was du kriegst, kannst dich fallen lassen. Ich halt dich, bis du dir und allen vergibst. Ich fühl, wie das wär, wenn du liebst. Wenn du liebst, weil du was ganz Besonderes bist. Wie du liebst, damit du siehst, wie schön. Ich weiß genau, wie das wär. Und hier ist wieder ein Superhit aus den 80ern auf Radio Saarbrücken. Yeah. 9.32 Uhr ist es. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag. Und übrigens, schaut doch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Da könnt ihr noch immer für den Radiostar 2017 abstimmen. Für sie hier könnt ihr nicht abstimmen, aber sie ist auch schon eine große Nummer für sich. Nena, hören wir jetzt. Das ist nicht alles. Guten Morgen. Setz mir einen Stein auf mein Glück, steh mir selber im Weg und halt mich wieder zurück. Ich steck in meinem Muster und fühl mich wie aus Beton. Angst und Schuldgefühl sind ne schlechte Kombination. Das ist nicht alles. Mal in Folge Händler des Jahres in der Kategorie Supermärkte. Daher gehen die Spar-Dich-Reich-Wochen jetzt auch weiter mit Langnese Cremissimo Eis. Verschiedene Sorten, je 500 bis 1000 Milliliter Packung für nur 1,85. Und Maggi 5-Minuten-Terrine. Verschiedene Sorten, je 41 bis 64 Gramm Becher für nur 69 Cent. Kaufland, gute Woche. Schau mal, das Badezimmer ist jetzt ein Schwimmbad. Oh je, und jetzt? Rohre verstopft? Hol dir die Profis ins Haus. Abflussreinigung Speedy sind immer da, ob Tag oder Nacht. Die preiswerte Alternative, um eure Rohre frei zu bekommen. Abflussspeedy.de. Abflussspeedy mit 3S. Entdecken Sie jetzt Leasing Neuland mit dem Land Rover Flex Leasing. Fahren Sie einen Land Rover mit neuester Ingenio-Motorentechnologie zu besonders attraktiven Konditionen und Sie entscheiden dabei ganz flexibel über die Laufzeit. Erfahren Sie jetzt mehr über das neue Land Rover Flex Leasing bei Ihrem Land Rover Partner. Land Rover. Above and beyond. Huhu, hier ist Hausgeist Mia von Mömax. Ihr könnt Jubiläum schon nicht mehr hören? Dann habe ich schlechte Nachrichten für euch. Jubiläum, Jubiläum, Jubiläum, Jubiläum! Das Jubiläum geht weiter. 19% Mehrwertsteuer und 10% extra Rabatt auf eines von vielen Möbelstücken sparen. Mömax, sieht doch gleich besser aus. Radio Saarbrücken, die helfenden Hände. Diesen Monat wollen wir euch das Projekt Angriff ins Leben vorstellen. Vielleicht habt ihr bereits von dem tragischen Unfall gehört, bei dem der St. Arnualer Fußballer Stefan Schmidt seinen Unterschenkel verloren hat. Das Projekt soll ihn unterstützen, wieder in den Alltag und ins Sportleben zu finden. Es bietet eine Erleichterung für die Fälle, für die die Krankenkasse nicht aufkommt. Von den Spenden soll zum Beispiel eine Sportprothese gekauft werden. Das Projekt soll nicht nur Stefan helfen, seinem Hobby wieder nachzugehen, sondern auch motivieren. Das Spendenkonto findet ihr auf unserer Homepage und Facebook-Seite. Radio Saarbrücken, die helfenden Hände. Werden unterstützt von ProWin, der saubere Vertrieb. Das Jubiläum geht weiter. 19% Mehrwertsteuer und 10% extra Rabatt auf eines von vielen Möbelstücken sparen. Manche Menschen nutzen überall das Passwort 12345. Das kleben sie auf ihren Rechner, gehen damit in ein Café mit WLAN und, ups, lassen ihn dort liegen. Für alle, die es lieber etwas sicherer mögen, haben wir ein Angebot. Ausgewählte Audi-Gebrauchtwagen mit kostenloser Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr und 0,99% Sonderfinanzierung. Jetzt bei Ihrem teilnehmenden Audi-Gebrauchtwagen Plus-Partner. Audi. Vorsprung durch Technik. Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, Köln, Stuttgart. In Höchstgeschwindigkeit durch ganz Deutschland. Mit dem Sparpreis schon ab 19,90 Euro. Jetzt wieder 1 Million Extra-Tickets, solange der Vorrat reicht. Gleich buchen unter bahn.de/Sparpreisaktion. Ich will noch ein Eis. Die Sonnencreme brennt. Ich bin aber nicht müde. Wenigstens der Preis macht gute Laune. Die TUI Smile Deals für Familien. Kinderreisen für nur 149 Euro in ausgewählte Hotels. Nur jetzt im TUI Reisebüro oder auf tui.com. Hey Leute, ich suche einen Mitbewohner. Also, wichtig wäre, du müsstest morgens frischen Kaffee kochen, während ich im Bett liege. Und kontrollieren, ob die Fenster zu sind, wenn ich in der Uni bin. Und dann noch die Heizung anmachen, damit es schön warm ist, wenn ich wieder nach Hause komme. Okay? Ja, Leute, dann meldet euch! Holen Sie sich einfach gleich Magenta Smart Home nach Hause. Ein Jahr lang kostenlos. Jetzt in allen Telekom-Shops. Jetzt im King des Monats. Der Long Chicken mit großen King Pommes und Softdrink für unschlagbare 4,49 bei Burger King. Hier ist Radio Saarbrücken. Die besten Hits der Stadt. Der Radio Saarbrücken Radiostar 2017 wird präsentiert vom Saarbazar Saarbrücken. Skills Pain featuring Lisa Vuoso. She is. He is my love, he is my homie, my friend and my boy. Baby, just love me, his girl is on point. My eyebrows won't flip, we talking 7 times a week. He is my love, he is my homie, my friend and my boy. Baby, just love me, this girl is on point. My eyebrows on fleek, we talking 7 times a week. Well, guess what? I'm talking about that good times every time I'm thinking about you. Boo, cause you make my time timeless. It's more than perfect, supreme like my cat. Let's have some more drinks, another cup. Enjoy my world so I can rock yours. But first, let me grab that waist so you can feel me, babe. He is my love, he is my homie, my friend and my boy. Baby, just love me, his girl is on point. I want you want Mac, no PC. You don't need no makeup and shit. Just put Mac on your lips. Party from 10 till 6. And if you want more, we could leave to my crib. Cause baby, you the shit. I wanna know you since you know me. Baby, let's party. Tequila and Bacardi. We can be friends, more than friends. More friends with patience and sex temptations. While we waiting, we don't need no patience. My lady, no hesitation. He is my love, he is my homie, my friend and my boy. Baby, just love me, his girl is on point. My eyebrows won't flip. We talking 7 times a week. He is my love, he is my homie, my friend and my boy. Baby, just love me, this girl is on point. My eyebrows on fleek, we talking 7 times a week. Mommy, let's be honest, it ain't probably as obvious. You need a real one in your life. keen and saw it, and I can see it too. Your nigga didn't do your ride, so let me do your ride. A lot of stuff, we can do it one night. We still got time, so let me blow your mind. If you know what I mean, bring that Sprite and I'ma bring some codeine. Make some lean and sip low. He is my love, he is my homie, my friend and my boy. Baby, just love me, his girl is on point. My eyebrows on point, we fucking, we fucking, 7 times a week. He is my love, he is my homie, my friend and my boy. Baby, just love me, this girl is on point. My eyebrows on fleek, we fucking, we fucking, 7 times a week. He is my love, he is my homie, my friend and my girl. Baby, just love me, my gun is on point. My eyebrows on fleek, we fucking, we thuggin' 7 times a week. She is my love, she is my homie, my friend and my girl. Baby, just love me, my gun is on point. Her eyebrows on fleek, we fucking, we thuggin' 7 times a week. Und jetzt könnt ihr voten. Alle Infos auf radiosaarbrücken.de. Warum sind Schultern manchmal schwer? Warum sind Träume manchmal leer? Warum die Wolken manchmal grau? Warum ist mir in dieser Stadt, die 4 Millionen Menschen hat, an manchen Tagen jeder fremd? Warum hast du es all die Zeit, die vielen Jahre nie bereut, mich nicht mehr zu sehen? Es gibt nur eine Frage, die zählt. Warum hab ich dir nie gefehlt? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin ohne mich? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin ohne mich? Weht oft ein kalter Wind durch dieses graue Labyrinth? Warum ist Schweigen oft so laut? Warum sind meine Augen braun? Warum kann ich so schwer vertrauen? Und zweifle oft ganz ohne Grund. Warum bist du in meinem Blut? Warum ist gut nie gut genug? Wenn die Welt mir alles gibt, es bleibt die eine Frage, die zählt. Warum hab ich dir nie gefehlt? Party. Wanna come? Nah, I don't think so, baby. Oh, come on. It's gonna be lots of fun. Yeah? Huh. I'm having me a party. I don't think I can come. This ain't just

Bei St. Arnold, Vorsicht, da steht ein defektes Fahrzeug. Es kommt aktuell zu einer kurzzeitigen Vollsperrung des Kreisverkehrs an der Ostspange im Zuge der Bergungsarbeiten. Der einzige Wetterservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Heute noch mal minimal frisch draußen. Die Temperaturen aktuell 9 Grad. Im Laufe des Tages erreichen wir bis zu 12 Grad. Der Himmel hält sich heute leider recht bedeckt. Morgen sieht es dafür schon wieder besser aus. Der Samstag, der kommt mit 16 Grad zu uns und auch die Sonne, die traut sich wieder hervorzukommen. Am Sonntag kühlt es wieder ein klein bisschen ab. 11 Grad gibt es da maximal. Und wer da vor die Tür geht, da am besten mit Schirm, denn es kann immer mal wieder regnen. Immerhin bleibt der Montag schon wieder trocken. Hallihallo, hier geht's gleich weiter. Unter anderem mit einem weiteren Talent im Rennen um den Radiostar 2017. Nikolai Bies nennt sich der Junge. Für ihn kann man übrigens auch voten, und zwar auf unserer Radio Saarbrücken Facebook-Seite. Hier geht's jetzt aber erstmal weiter mit Severino, Do You Love Me und Heinz-Rudolf Kunze, Alles, was sie will. Mein Name ist Lina Kast, einen schönen Tag. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Besten Hits der Stadt. Ich bin erschüttert vor Glück, wenn ihre Haut mich streicht. Ich muss versinken im Meer, damit sie nach mir greift. Der halbe Himmel stürzt ein, wenn sie mich sturmreif küsst. Ich hatte immer geglaubt, ich wusste, wie das ist. Alles, was sie will, ich geb ihr alles, was sie will. Sie sitzt am längeren Hebel. Mein Herz hat Boden und Leben, wenn sie mich vergisst. Verzweifelt bin, kommt ihre Hand wie der Wind und zieht mich zu sich hin. Sie hat noch niemals gesagt, ich glaub, ich liebe dich. Hab mich am Bett und belegt, setzt ihren Fuß auf mich. Alles, was sie will, ich geb ihr alles, was sie will. Sie sitzt am längeren Hebel. Mein Herz hat ist wieder ein Superhit aus den 80ern auf Radio Saarbrücken. Radio Saarbrücken als App für Smartphone und Tablet. Ich hab noch nie einen Hurricane erlebt, doch ich schätze, das muss sich so anfühlen, genauso wie jetzt, wo ich neben dir sitze. Du wirbelst mich hoch in die Lüfte und wieder zurück. Dem Sturm ausgeliefert verliere ich mich hoffnungslos in deinem Blick. Für den Moment steht alles still, nur mein Herz schlägt im Kopf, weil ich in deiner Nähe. Hast du mich in dein Zauber gestellt und mein Herz schlägt. Dann erlischen die Lichter, doch wir bleiben stehen. Ganoven packt für die Nacht, nicht bereit schon zu gehen. Prost auf den Barmann, wir nehmen noch zwei auf das Haus und tanzen hinaus. Für den Moment steht alles still, nur mein Herz schlägt im Kopf, weil ich in deiner Nähe nichts mehr will, nur noch fühlen und laut drehen. Als wär's das Leichteste der Welt, hast du mich in dein Zauber gestellt und mein. Die Pauken, weil ich in deiner Nähe nichts mehr will, nur noch fühlen und laut drehen. Als wär's das Leichteste der Welt, hast du mich in dein Zauber gesteckt und mein Herz schlägt. Hey. Oh, mein Herz schlägt die Pauken. Kaufland ist zum 6. Mal in Folge Händler des Jahres in der Kategorie Supermärkte. Daher gehen die Spar-Dich-Reich-Wochen jetzt auch weiter mit Barilla-Teigwaren. Verschiedene Sorten, je 500 Gramm Packung für nur 77 Cent. Und Felix Katzennahrung. Verschiedene Sorten, 12 mal 100 Gramm Beutel für nur 2,79. Kaufland, gute Woche. Fernseher, 1000 Euro. Popcorn, 5 Euro. Zeit, sich nicht um die Steuererklärung kümmern zu müssen? Unbezahlbar. Das Team von Steuerberater Braun und Braun in Völklingen erstellt gerne Ihre Steuererklärung. Telefon 06898 50260 oder steuerberater-braun.de. Dean and David, das ist ein Hotspot für gesunde Trendsetter. Dean and David, das ist Fastfood neu definiert. Unkompliziert, modern, urban. Dean and David, das ist Lifestyle mit frische Kick. Dean and David, deine Salatbar in Saarbrücken am St. Johanna Markt 22 direkt am Brunnen. Dean and David in Saarbrücken, kompromisslose Frische mit gesunder und leichter Ernährung. Real präsentiert, nur heute und morgen. Clementinen, jedes 2-Kilo-Netz nur 1,77 Euro. Oder Feldsalat, jede 150-Gramm-Schale nur 55 Cent. Außerdem Iglo-Fischstäbchen 450 Gramm oder Backfischstäbchen 364 Gramm ab 3 Packungen je nur 1,88 Euro. Nur bei Real. Einmal hin, alles drin. Darf eine Kfz-Versicherung glücklich machen? Darf sie, weil Verti Premium Service zum Klassikpreis bietet. Jetzt auf verti.de. Verti, darf man das jetzt? Huhu, hier ist Hausgeist Mia von Mömax. Ihr könnt Juhubiläum schon nicht mehr hören? Dann hab ich schlechte Nachrichten für euch. Juhubiläum, Juhubiläum, Juhubiläum, Juhubiläum! Das Jubiläum geht weiter. 19% Mehrwertsteuer und 10% extra Rabatt auf eines von vielen Möbelstücken sparen. Mömax, sieht doch gleich besser aus. Die aktuelle Aldi-Angebotsvorhersage. Rinder- und Rekordbraten. Das Kilo dieses Wochenende zum Aldi-Preis von 11,99 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Das Jubiläum geht weiter. 19% Mehrwertsteuer und 10% extra Rabatt auf eines von vielen Möbelstücken sparen. Entdecken Sie Roller neu. Diese Woche mit 50% Küchenrabatt wählen Sie aus über 100 Markenküchen in 1000 Varianten zu Deutschlands schärfsten Preisen. Diese Woche mit 50% Rabatt auf freigeplante Küchen und der attraktiven 0,9% Finanzierung für 72 Monate. Gibt's doch gar nicht! Doch, bei Roller bald 150 Mal in Deutschland. Lasst uns unsere Kleinen toll anziehen und dabei weniger zahlen. Jetzt bei C&A 20% Rabatt auf die komplette Kids-Kollektion. Nur bis Montag online und in deiner C&A-Filiale. 20% auf die C&A Kinderkollektion. C&A Feel Good Fashion. Der neue Crafter. Die neue Größe. Praktisch, wirtschaftlich, innovativ wie nie. Bestellen Sie jetzt den neuen Crafter und profitieren Sie von der neuen Umweltprämie für Nutzfahrzeuge oder der attraktiven Inzahlungnahmeprämie nur bis 31.12.2017. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Volkswagen-Nutzfahrzeugepartner oder auf www.derneuecrafter.de. Hier ist Radio Saarbrücken. Die besten Hits der Stadt. Der Radio Saarbrücken Radiostar 2017 wird präsentiert vom Saarbazar Saarbrücken. Nikolai Bies, Hypnotized. It's something to change on my way home. I took the next receipt in when you sat in front of me. I smile at you and you smile back. A little half like a heart attack. I thought about things I could have said, but I was nervous somehow. A little shy to talk loud, and instantly you fell asleep. But maybe we were supposed to meet, so that didn't stop me. No, no, I couldn't let you go, couldn't let you leave me. Cause something said to me, tell me that I gotta be with you. And oh, Italian, keep that sparkle in your eyes. Cause every time I look at you, I'm hypnotized. And oh, baby, keep on laughing like you do. Yeah, everything is perfect as long as I get you. And you got me, you got me hypnotized. Later you texted me. You found my note in your bag with my number on it. I know it was crazy somehow, but I couldn't just let you walk out that door. Remember the day when we first dated? I had a gig in the bar and you stole your parents' car. Could have talked with you all night. Yeah, it felt intimate and it felt right. Yeah. I know I couldn't let you go, couldn't let you leave me. I know that we just met, and maybe this is crazy. And I kiss you, oh, Italian, keep the sparkle in your eyes. Cause every time I look at you, I'm hypnotized. And I got you, you got me. You got me hypnotized. Yeah, yeah. You got me hypnotized. About you is that you don't know how beautiful you

ready for you. Take my hand, let's get it on. Tell me how it's going down. Serious thing or fooling around? Tell me baby, how will I know? So how will I know? Do you really love me? Do you really love me? You love me, girl. How will I know? How will I know? Do you really love me? Yeah. Do you really love me, girl? Love me, girl. Do you really love me? Do you really love me? Do you really love me? Talking to you. Radio Saarbrücken Radiostar 2017 wird präsentiert vom Saarbazar Saarbrücken. Adriana Caesar, Glitter in Your Eyes. Just glitter in your eyes, in these beautiful blue eyes. It's not worth loving you. I don't know that. Und jetzt könnt ihr voten. Alle Infos auf radiosaarbrücken.de. Radio Saarbrücken. Aktuell aus Deutschland und der Welt. Um 10 vor halb. Mit Daniel Driller, guten Morgen. Die stellvertretende CDU-Chefin Klöckner sieht die sogenannten Jamaika-Sondierungen auf einem guten Weg. Klöckner sagte der Saarbrücker Zeitung, ihr Eindruck sei schon, dass alle Beteiligten den Erfolg wollten. Nicht um jeden Preis, aber eben schon mit gutem Willen. Klöckner geht nicht davon aus, dass es unüberbrückbare Hürden gebe. Dass es in den Bereichen Migration, Klimaschutz oder Landwirtschaftspolitik nicht leicht werden würde, sei allen Beteiligten vorher klar gewesen. Nach der Messerstecherei mit einem Toten in Bremen sind die Tatbeteiligten weiter auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach mehreren Menschen, die laut Zeugenaussagen gestern Abend vom Tatort geflüchtet sind. Bei der Auseinandersetzung wurde ein 20 Jahre alter Mann getötet. Ein zweiter 20-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt. Hintergründe zur Tat in Bremen sind unklar. Kurz vor Beginn der Reise von US-Präsident Trump nach Asien haben erneut amerikanische Langstreckenbomber an Übungen in der Nähe der koreanischen Halbinsel teilgenommen. Die zwei Bomber vom Typ B1B hatten die Übungsflüge in der Region zusammen mit südkoreanischen und japanischen Kampfjets durchgeführt. Die Übungen sind nach US-Medien als Teil der stetigen Bomberpräsenz in der Region geplant gewesen. Sie sind demnach aber keine Antwort auf aktuelle Ereignisse. Zwei Klassiker zum Jahresabschluss sollen Joachim Löw nochmals wichtige Erkenntnisse bringen mit Blick auf die Weltmeisterschaftsmission im kommenden Jahr. In den letzten beiden Länderspielen der deutschen Fußballnationalmannschaft, heute in einer Woche in London gegen England und dann 4 Tage später in Köln gegen Frankreich, wird der Bundestrainer erneut eine Mischung aus erfahrenen und talentierten Spielern auf den Rasen schicken. Löw will heute sein Aufgebot bekannt geben. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. Der einzige Verkehrsservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Es ist 8.24 Uhr und mittlerweile sind die Straßen wieder frei. Gute Fahrt. Der einzige Wetterservice nur für Saarbrücken, Stadt und Land. Nicht so frei ist leider der Himmel. Der hält sich heute ziemlich bedeckt. Die Sonne kommt fast nicht durch. Aktuell liegen die Temperaturen bei 9 Grad, steigen im Laufe des Tages noch auf etwa 12 Grad. Dafür haben wir gute Aussichten für den Samstag. Der bringt uns sonnige 16 Grad. Nutzt es aus, denn am Sonntag kühlt schon wieder ein gutes Stück ab. 11 Grad gibt's da maximal. Auch Regen kann es immer mal wieder geben. Am Montag sieht schon wieder besser aus. Es wird zwar relativ frisch mit Höchstwerten von 9 Grad, aber hey, es bleibt immerhin trocken und sonnig. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Mit mir in der Kasse. Die besten Hits der Stadt. Said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes tell me who was. Without you, fuck, I'm going out without you. Ihr hört Radio Saarbrücken und wir melden uns aus der Klugscheißer-Abteilung. Heute mit einer Alltagsfrage. Es geht um das Thema Tattoos und dafür habe ich mir jetzt meine Kollegin Clarisse an die Seite geholt. Hi. Clarisse, du hast Tattoos? Ja. Ja, ihr seht, Clarisse hat Tattoos und sie steht neben mir und das heißt, sie hat tatsächlich einen Job. Jetzt stellt sich aber auch oft die Frage, darf mein Chef eigentlich Tattoos verbieten? Wie sieht's denn da aus? Also erstmal musst du deinem Chef gar nicht erzählen, dass du Tattoos hast. Wenn er dich in einem Bewerbungsgespräch jetzt danach fragen würde, darfst du sogar lügen. Also das heißt, ich darf das Arschgeweih von vor 5 Jahren verheimlichen? Jo, das kannst du machen. Er kann natürlich auch fragen, ob man ein Tattoo trägt, das man am Arbeitsplatz nicht verbergen kann. Da sollte man dann doch wahrheitsgemäß antworten. Und wie sieht's mit konkreten Tattoo-Verboten aus? Ja, dein Chef darf nicht in dein Persönlichkeitsrecht eingreifen. Deshalb kann er das im Normalfall nicht verbieten. Wenn er aber ein berechtigtes Interesse hat, dann darf er darauf bestehen, das Tattoo zu bedecken. Also zum Beispiel, wenn die Botschaft im Tattoo der Message des Unternehmens komplett widerspricht. Also zeige ich das Tattoo, auf dem steht, Fahrräder sind besser für die Umwelt, jetzt nicht, wenn ich bei einem Autohersteller arbeite. Ja, das zeigst du am besten gar nicht, weil das ist nämlich ein ziemlich seltsames Tattoo. Darüber lässt sich streiten. Hier geht's jetzt auf jeden Fall weiter im Programm und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Morgen. Von uns ahnte, hierfür geht's. Hier ist wieder ein Superhit aus den 90ern auf Radio Saarbrücken. Simply Red waren das und wir schwingen gleich mal die Hüften. K1 und Pietro Lombardi hören wir gleich mit ihrem neuen Song Senorita. Wochenendlich bei Lidl. Freitag und Samstag mega Angebote. Heute gebrüllt von Lea aus Mainz. Frische Kagis, das Stick 40% billiger, nur 29 Cent. Lidl lohnt sich. Wenn es um Fettvereisung geht, dann kommen Sie lieber gleich zu den Spezialisten. Traumkurve GmbH, Bahnhofstraße 43 in Saarbrücken. Der richtige Weg zu Ihrer Traumkurve und einer tollen Traumhaut. Wochenendlich bei Lidl. Freitag und Samstag Mega-Angebote. Heute gebrüllt von Lea aus Mainz. Mass-Minis, verschiedene Sorte, 150 Gramm, 60% billiger, nur 99 Cent. Lidl lohnt sich. Ach Gott, Heinz, die Heizung ist kaputt. Der Winter steht vor der Tür und wir haben fast kein Geld mehr. Was machen wir dann jetzt? Kein Problem, Hilde. Wir rufen bei der SAF Haustechnik in Völklinge an. Die handelt das Rundum-Sorglos-Paket, zum Beispiel mit einer Remea-Heizung. Schon ab 90 Euro im Monat geht's los, inklusive jährlicher Wartung und Reparatur aller defekten Teile über 15 Jahre lang. Wir gucken mal direkt im Internet unter heizungsbau-saar.de. Ach, da bin ich aber jetzt beruhigt. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche Milka-Schokolade, verschiedene Sorten, die Tafel für nur 1,85 Euro. Und Nescafé Gold, das 200 Gramm Glas für nur 6,95 Euro. Und auch am Samstag gibt's Milka-Schokolade für nur 1,85 Euro. Und Nescafé Gold für nur 6,95 Euro. Also am Framstag erstmal zu Penny. McDonald's lädt dich ein. Probier jetzt den leckeren Kaffee Small in einzigartiger McCafé-Qualität. Nur für kurze Zeit gratis. Von morgens bis abends in allen teilnehmenden Restaurants. Ich liebe es. McDonald's. Bei der The Voice of Germany Rubbellos-Aktion von Aldi Süd kannst du jetzt auch ohne Gesangstalent gewinnen. Zum Beispiel 4x10.000 Euro, Costa-Kreuzfahrten und eine Reise zur The Voice of Germany Finalshow. Mehr Infos bei Aldi Süd und auf dasgroßebuzzern.de. Die Aktion Mensch, Millionenfrage. Heute würden Sie sich für 20 Millionen Euro von einem Zirkusäffchen mit einem Messer einen Apfel vom Kopf werfen lassen? Für alle, die sich gerade bei einem Ja ertappt haben, wir empfehlen Ihnen da eher die große Sonderverlosung am 7.11. mit extra Gewinnen im Gesamtwert von 20 Millionen Euro. Lose auf aktionmensch.de. Ich will noch ein Eis! Die Sonnencreme brennt! Ich bin aber nicht müde! Wenigstens der Preis macht gute Laune. Die TUI Smile Deals für Familien. Kinderreisen für nur 149 Euro in ausgewählte Hotels. Nur jetzt im TUI Reisebüro oder auf tui.com. Nur noch bis zum 7.11. die große Sonderverlosung der Aktion Mensch mit extra Gewinnen im Gesamtwert von 20 Millionen Euro. Am besten gleich losbestellen auf aktionmensch.de. Bei der The Voice of Germany Rubbellos-Aktion von Aldi Süd kannst du jetzt auch ohne Gesangstalent gewinnen. Zum Beispiel 4x10.000 Euro, Costa-Kreuzfahrten und eine Reise zur The Voice of Germany Finalshow. Mehr Infos bei Aldi Süd und auf dasgroßebuzzern.de. Manche Menschen nutzen überall das Passwort 12345. Das kleben sie auf ihren Rechner, gehen damit in ein Café mit WLAN und, ups, lassen ihn dort liegen. Für alle, die es lieber etwas sicherer mögen, haben wir ein Angebot. Ausgewählte Audi-Gebrauchtwagen mit kostenloser Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr und 0,99% Sonderfinanzierung. Jetzt bei Ihrem teilnehmenden Audi-Gebrauchtwagen Plus-Partner. Audi. Vorsprung durch Technik. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Die besten Hits der Stadt. We'll be right back.

Was ist denn los? Was ist passiert? Ich hab bloß meine Nerven massiert. Hier ist wieder ein Superhit aus den 90ern auf Radio Saarbrücken. Più bella cosa quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora. Was du machst, was du machst. Mama sieht da, ja, ich zeige dir die schönsten Orte auf dieser Welt. Hast du schon gepackt? Hast du schon gepackt? Señorita, sei meine Adriana Lima. Du machst dich dick so wie FIFA. Wir treffen uns auf Moloko und Shisha. FIFA, la vida loca, mamacita. Jetski, ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Add mich bei Snapchat, schick deine Next weg. Bist du bei mir, ho, ich dich direkt weg. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Oh, Mann, ich folge dir auf Instagram und check deine Stories ab. Flieg über die Kommis, jeder wird bei deinem Body schwach. Ich geb dir Double-Tap und like deine Bilder. Du hast ihn gar nicht nötig, diesen scheiß Hundefilter. Nice wie Kendall oder Kylie. Du kannst alles tragen, Baby, Sneakers oder High Heels. Urlaub, Sightseeing, du darfst bei mir einziehen. Guck, wie sie bereit liegt, deine Philipp Plain Jeans. Lieb deine Art, du bist alles wert. Ich mag dich, weil du mich nicht wie ein Superstar verehrst. Aber ich bin der, der dich wie ein Superstar verehrt. Deshalb cruisen wir im Lamborghini Huracan ans Meer. Rapper wollen über Geld reden, Schatz, doch nur ich zeig dir die schönsten Hotels jeder Stadt. Mit dem Jet durch die Nacht, morgen landen wir in Costa Rica. Pietro, singst für die Mama Sita. Señorita, sei meine Adriana Lima. Du machst süchtig so wie FIFA. Wir treffen uns auf Moloko und Shisha. Viva, la vida loca, Mama Sita. Ich buch uns mit der Visa direkt ein Flug nach Costa Rica. Ich fahr ein Bentley, so sexy, und wenn du willst, dann fahren wir Jetski. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Add mich bei Snapchat, schick deine Next weg. Bist du bei mir, ho, ich dich direkt weg. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Ich würde sagen, Amo landet ein Volltreffer, Schatz. Weil du ab heute einen Goldrapper hast. Was, Golf oder Schach, Baby? Ich steh mehr auf Action, lieber dein Booty. Denn du schenkst gerade mit dem Arsch wie eine Kardashian. Lieb, deine braunen Augen, lieb, deine braune Haut. Ganz egal, wo du bist, Leute, hör nicht auf zu staunen. Hatte ich gedacht, ich könnte nie wieder einer Frau vertrauen. Denn die meisten sehen nur mein Geld und sie laufen aus. 100.000 Likes auf deinen Fotos. So sexy, deine Haut riecht nach Kokos. Und wenn ich dich seh, bin ich im Aufreißer-Modus. Tennisclub, K1, blau-weiße Polos. Das Versace Versace Kleid steht dir am besten, aber du trägst lieber Shots for more money, more fashion. Pack deine Koffer, morgen fliegen wir nach Costa Rica. Pietro, thanks für die Mama. Señorita, sei meine Adriana Lima. Du machst wichtig, so wie FIFA. Wir treffen uns auf Moloko und Shisha. Viva, wieder locker, Mama Sita. Ich buch uns mit der Visa. Direkt ein Flug nach Costa Rica. Ich fahr im Bentley, du bist so sexy. Und wenn du willst, dann fahren wir Jetski. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Add mich bei Snapchat, schick deine Next weg. Bist du bei mir, hau ich dich direkt weg. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Wir machen alles anders als alle anderen und sind deshalb Deutschlands erfolgreichster Direktvertrieb. Wir wollten letzten Sonntag einen Familienausflug machen, doch dann steht unser Max morgens krank vor uns. Und was macht mein Mann? Haut ab. Nur um Minuten später mit Hustensaft wiederzukommen. Ein Supermann. Mach's wie Supermann. Finde mit das Örtliche alle Notapotheken in deiner Nähe. Auch unterwegs, auf deinem Smartphone. Das Örtliche, ohne Öl fehlt dir was. Ein Angebot ihrer Verlage, das Örtliche. Also mit kostenlosen Winterkompletträdern und 3 Jahren Garantie? Und was kostet dann so ein SUV? Ab 10.690 Euro. Das ist eindeutig zu viel für die da oben. Genau, Mehmet. Der Dacia Duster, Deutschlands günstigster SUV. Schon ab 10.690 Euro. Nur jetzt mit kostenlosen Winterkompletträdern. Ein Angebot für Privatkunden, gültig für Zulassungen bis 31.12. bei allen teilnehmenden Dacia-Partnern. Bei der The Voice of Germany Rubbellos-Aktion von Aldi Süd kannst du jetzt auch ohne Gesangstalent gewinnen. Zum Beispiel 4x 10.000 Euro, Costa-Kreuzfahrten und eine Reise zur The Voice of Germany Finalshow. Mehr Infos bei Aldi Süd und auf dasgroßebuzzern.de. Hey Leute, ich suche einen Mitbewohner. Also, wichtig wäre, du müsstest morgens frischen Kaffee kochen, während ich im Bett liege. Und kontrollieren, ob die Fenster zu sind, wenn ich in der Uni bin. Und dann noch die Heizung anmachen, damit es schön warm ist, wenn ich wieder nach Hause komme. Okay? Ja, Leute, dann meldet euch! Holen Sie sich einfach gleich Magenta Smart Home nach Hause. Ein Jahr lang kostenlos. Jetzt unter telekom.de. Ich will noch eine Eis! Die Sonnencreme brennt! Ich bin aber nicht müde! Wenigstens der Preis macht gute Laune. Die TUI Smile Deals für Familien. Kinderreisen für nur 149 Euro in ausgewählte Hotels. Nur jetzt im TUI Reisebüro oder auf tui.com. Jetzt im King des Monats. Der Long Chicken mit großen King Pommes und Softdrink für unschlagbare 4,49 bei Burger King. Die tierischen Angebote von Fressnapf sind los. Keine Sorge, die tun nichts, die wollen nur sparen. Zum Beispiel Whiskas 12er Multipack für nur 2,79 Euro. Jetzt in teilnehmenden Märkten. Fressnapf, was Tiere lieben. Ich mach bald meinen Meister. Ich fahr schon einen. Meister Ihres Fachs. Die Peugeot-Nutzfahrzeuge mit Full-Service-Leasing ab 129 Euro bei den Peugeot-Gewerbewochen. Peugeot. Impress yourself. Lasst uns unsere Kleinen toll anziehen und dabei weniger zahlen. Jetzt bei C&A. 20% Rabatt auf die komplette Kids-Kollektion. Nur bis Montag online und in deiner C&A-Filiale. 20% auf die C&A-Kinderkollektion. C&A. Feel good fashion. Bis 30. November. 500 Euro Tankgutschein von Peugeot. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Die besten Hits der Stadt. Der Radio Saarbrücken Radiostar 2017 wird präsentiert vom Saarbazar Saarbrücken. Sansana. Herzklang. Herzen und Klang, dir gehört.

jetzt wieder ein Superhit aus den 80ern auf Radio Saarbrücken. The sun fell down. You kept it going. Wetterschau wird präsentiert von Viva Sol. Seit 20 Jahren Saarbrückens liebster Sonne. Schön braun mit Verstand. Zweimal City, einmal St. Anual. Einen frischen Freitag haben wir da. Heute mit Höchstwerten von bis zu 12 Grad und leider wenig Sonne. Die kommt morgen dafür umso mehr raus und bringt uns ganze 16 Grad. Das Wetter scheint aber auch nicht so richtig zu wissen, was es will. Denn am Sonntag kühlt es nochmal ab. 11 Grad gibt's da und den ganzen Tag über kann es immer mal wieder schauern. Zwar ohne Regenjacke, aber dafür vielleicht mit dickem Pulli geht's in die nächste Woche. Wir haben einen trockenen Montag bei bis zu 9 Grad und der hat einiges an Sonne für uns. Es bleibt überwiegend trocken in der nächsten Woche. Die Höchstwerte bewegen sich bei maximal 9 Grad. Das war das Wetter für alle. Ihr privates Wunschwetter gibt's bei uns. Viva Sol. Klüger Sonnen. Liebe Sonne, fairer Preis. Sag mir bitte, war es das wert, dass du mich verlierst? Ich kann's nicht verstehen. Für dich meine Welt umgekehrt. Ich dachte, wir zwei hätten alles besiegt. Wolltest meine Seele und jeden Moment. Egal wie ich versuchte zu retten, was nicht ist. Einseitige Liebe scheitert. Leider musste es so enden. Und ich löse mich von allem, was dich umgibt. Sag, erkennst du nicht, dass es dich besiegt? Dann glaub mir, es kommt Karma. Glaub mir, es kommt Karma.

McFit sucht die 3000 Besten. Männer und Frauen, die zu allem bereit sind, um live unsere Mitglieder fertig zu machen. Bewirb dich noch heute auf McFit.com als Kurstrainer und verdiene bis zu 25% mehr bei Europas Nummer 1. McFit Live. Na, na, na, na, na. Die aktuelle Aldi-Angebotsvorhersage. Per Woll für Wolle und Feines, die 1,5-Liter-Flasche, dieses Wochenende zum Aldi-Preis von 2,89 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Die besten Hits der Stadt. Der Radio Saarbrücken Radiostar 2017 wird präsentiert vom Saarbazar Saarbrücken. Dan L. Unsichtbar. Ich öffne meine Augen und die Tür geht auf. Mein Bett wird hochgefahren, das Essen steht schon da. Ich bin nicht hungrig, doch mir bleibt verwehrt, Nein zu sagen. Mit deinen Grenzen wollen sie mir das Ganze schmackhaft machen. Werd behandelt wie ein Baby und bin 28. Könnte ich aufstehen, wär ich wie ihr vielleicht genauso fröhlich. Schon von Geburt an war ich irgendwie nie so wie ihr. Sie schießen Tore, ich kann nicht mal meine Beine spüren. Und meine Mutter weint, denn ich bin eine große Last. Sie hat sich aufgegeben, meinetwegen viel verpasst. Ich würde alles dafür geben, dass sie glücklich ist. Ich bin ihr fehl am Platz, euch geht's besser ohne mich. Mittwochmittag in einer Stunde kommt die Spaßkolonne. Drei fette Clowns, die uns zum Lachen bringen sollen. Es fließen Tränen aus meinen Augen, sodass die Wange juckt. Es kann auch dauern, bis mir jemand in die Augen guckt. Doch niemand kann was dafür. Bin verdammt so zu leben, als wär ich unsichtbar. Als wär ich unsichtbar. Doch niemand kann was dafür. Bin verdammt so zu leben, als wär ich unsichtbar. Als wär ich unsichtbar. Warum hat's mich getroffen, Gott, was hab ich dir getan? Ich geb nicht auf, auch wenn du glaubst, ich zerbrech daran. Sie sehen mich an, doch eigentlich durch mich hindurch. Wie ein unsichtbarer Geist, der nur wartet auf die Schlafenszeit. Ich sehn mich nach dem Leben und will meine Fäuste ballen. Nur einmal auf den Beinen stehen, um zu wissen, wie es ist zu fallen. So sind die Menschen halt, sie sehen dich nur, wenn du was nützt. Hab schon so viele Blumen nur in meinem Kopf gepflückt. Hab schon so oft eine Frau im Arm gehalten, nur im Traum. Hab schon so oft am Strand gelegen und den Mond bestaunt. Hab schon so oft meine Gedanken einfach rausgeschrien. An manchen Tagen habe ich dieses Leben sogar geliebt. Ans Bett gefesselt, isoliert von eurem Wunderland. Vegetiere ich vor mich hin, doch ich hab meinen Verstand. Meine Waffen sind Gedanken, die Ketten sprengen. Ich spür das Leben durch Musik, denn sie hilft zu verdrängen. Ich seh die Sonnenstrahlen, die für mich bunte Bilder malen. Was für dich sinnlos scheint, schenkt mir vielleicht einen guten Tag. Auch wenn ich für euch nur ein Kranker in einem Rollstuhl bin, ist meine Seele voll mit Liebe, die mir niemand nimmt. Doch niemand kann was dafür. Bin verdammt so zu leben, als wär ich unsichtbar. Als wär ich unsichtbar. Doch niemand kann was dafür. Bin verdammt so zu leben, als wär ich unsichtbar. Als wär ich unsichtbar. Und jetzt könnt ihr voten. Alle Infos auf radiosaarbrücken.de. Kopfschmerzen plagen, dann kann das schon mal am Wetter liegen. Radio Saarbrücken, das Gesundheitswetter. Ja, und ob das so ist, das verrate ich euch jetzt. Das Wetter, das führt häufig schon mal zu schlechter Laune und Wetterfühlige neigen öfter zu Kopfschmerzen, Migräne und schwankendem Blutdruck. Wir schlafen nicht ganz so gut wie sonst und sind daher im Alltag abgespannt. Unser Konzentrationsvermögen lässt nach, deswegen gehen Arbeiten auch nicht ganz so leicht von der Hand wie üblich. Rheumatische Gelenk- und Gliederschmerzen sind vor allen Dingen jetzt noch um die Uhrzeit ein Thema. Ich hab so oft davon geträumt, dass ich hier einmal steh. Alles, was ich immer wollte, kann ich jetzt vor mir sehen. Du hast gesagt, ich kann es schaffen. Es gibt nichts, das mich aufhält. Ich hab mich durchgekämpft bis ans Ende dieser Welt. Jetzt lieg ich im warmen Sand, Milliarden Sterne über mir. Schließ die Augen und ich such nach deiner Hand. In diesem Moment wünsch ich mich zu dir. Warum bist du nicht?

Wir bewegen uns immer noch um die 9 Grad. Es wird heute leider auch nicht mehr allzu warm. 12 Grad sind heute maximal drinne. Wer in der Nacht raus muss, der sollte sich auf jeden Fall einen Schal oder was Ähnliches überziehen. Die Höchstwerte liegen da gerade mal 6 Grad, aber morgen macht der Tag das schon wieder wett. 16 Grad gibt's am Samstag, trocken und sonnig. Der Sonntag, ja, der bildet schon wieder den Ausgleich dazu. 11 Grad gibt's da maximal. Den ganzen Tag über kann es immer mal wieder regnen. Und am Montag bleibt es schon wieder trocken. Hallihallo, hier geht's gleich weiter im Programm. Unter anderem wollen wir mal schauen, was in und um Saarbrücken los ist in unseren Veranstaltungen. Dann geht's jetzt. Ein Hit aus den 80ern, Eddie Money, Take Me Home Tonight und SDP hören wir jetzt so schön kaputt. Mein Name ist Nina Kast. Gleich um 10 Uhr. Hier ist Radio Saarbrücken am Morgen. Die besten Hits der Stadt. Wir sind vom Leben gezeichnet in den buntesten Farben und wir tragen sie mit Stolz, unsere Wunden und Narben. Wir sind vom Leben gezeichnet mit Dreck und mit Schmutz, doch es glänzt wie Perlmutt. Wir sind so schön kaputt, so schön kaputt. Wir singen dieselben Lieder, sind aus demselben Holz. All unsere Fehler, wir haben sie selbst gewollt. Wir teilen die beste Zeit bis zum letzten Tag. Teilen das letzte Glas, sind komplett im Arsch. Wir sind für immer jung, doch bleiben immer die Alten. Wir sind so krass drauf, nichts kann uns halten. Wir sind so schön kaputt, doch wir sind nicht allein. Wir sind nicht perfekt und wollten's nie sein. Wir sind vom Leben gezeichnet in den buntesten Farben und wir tragen sie mit Stolz, unsere Wunden und Narben. Wir sind vom Leben gezeichnet mit Dreck und mit Schmutz, doch es glänzt wie Perlmutt. Wir sind so schön kaputt, so schön kaputt. Die coolen Kids von damals, das waren wir. Und das erste Mal blau war ich mit dir. Es ist so lange her und so viel passiert, doch wir sind immer noch hier und wir sind immer noch wir. Ein Leben wie ein Gemälde, kaputt und verschmiert, doch Erinnerung bleiben wie ein Tattoo. Wir haben Ecken und Kanten wie ein rollender Stein. Wir sind nicht perfekt und wollten's nie sein. Wir sind vom Leben gezeichnet in den buntesten Farben und wir tragen sie mit Stolz, unsere Wunden und Narben. Wir sind vom Leben gezeichnet mit Dreck und mit Schmutz, doch es glänzt wie Perlmutt. Wir sind so schön kaputt, so schön kaputt. So, so, wir sind so schön kaputt. So, wir sind vom Leben gezeichnet in den buntesten Farben und wir tragen sie mit Stolz, unsere Wunden und Narben. Wir sind vom Leben gezeichnet mit Dreck und mit Schmutz, doch es glänzt wie Perlmutt. Wir sind so schön kaputt, so schön kaputt. Und hier ist wieder ein Superhit aus den 80ern auf Radio Saarbrücken. Are you the answer?